Der arme Coop. Ich kenne seine Frau von der Charity-Veranstaltung für den LAPD Witwen- und Waisenfonds. Na, dann hat sich euer Einsatz ja wenigstens gelohnt. Na, wo bleibt nur Jacques? Er wollte längst hier sein. Wenn man vom Teufel spricht. Vicky, ma chère, gut, dass du mich gerufen hast. Wie geht es ihm? Schau selbst, er ist nebenan. Hi, Nick, alter Spezialagent. Ich hab Steaks mitgebracht. Du magst sie doch blutig, oder? Oh mein Gott! Nick, beruhige dich! Das war ein Scherz, Leute. Ich bin okay. Hoffe ich zumindest. Du machst mir Spaß. Verdammt, du warst 3 Tage weg. Wo zum Teufel hast du gesteckt? Keine Ahnung. Ich hoffte, du könntest mir das sagen. Was sollen denn die Handschellen? Ach, das sind Vickys. Du und Vicky? Quatsch, er glaubt, er wäre ein Werwolf. Verflucht, ich weiß es nicht. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist der verpatzte Einsatz im Stadion. Und dann wache ich irgendwann blutüberströmt im Park auf. Verstehe. Und nun denkst du, du könntest infiziert sein. Ich habe keine Ahnung, was ich denken soll. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Jacques, wir können ihn nicht hier bis zum nächsten Vollmond in Handschellen liegen lassen. Natürlich, du hast recht. Nick sagte, du hättest ihn als Profiler unterstützt. Vielleicht kannst du ihm helfen, seine Erinnerungen wiederzuerlangen. Der Werwolf-Fall. Meine Analyse war richtig. Der nächste Anschlag fand tatsächlich im Stadion statt. Genau wie ich vorhergesagt hatte. Sergeant Cooper hat es erwischt. Die arme Socke. Der Wolf oder was immer es war, konnte entkommen. Und dann? Jacques, was geschah dann? Du hast wirklich keinerlei Erinnerung mehr? Nicht die geringste. Wir warteten bis zum nächsten Vollmond. Meine Analysen hat nur eine logische Schlussfolgerung zugelassen. Alles deutete auf den Riot Cycle Club hin. Ich kann mich nicht erinnern. Jacques, kannst du ihm irgendwie helfen? Er scheint an einer Amnesie zu leiden. Ich könnte versuchen, mittels Hypnose zu den verschütteten Erinnerungen vorzustoßen, aber... Ja? Es ist nicht ungefährlich. Eine Amnesie kann ein unterbewusster Schutzmechanismus sein. Die Reaktivierung würde zu einem schweren psychischen Trauma führen. Schlimmer als jetzt kann es kaum werden. Er faucht fortwährend im Schlaf und vorhin hat er gegackert. Gegackert? Gegackert. Wir sollten es versuchen. Nick, versuch dich zu entspannen. Du wirst müde. Müde. Müde. Du trittst aus deinem Körper heraus und verlässt ihn. Langsam machst du dich bereit für deine Reise. Du legst dich auf deinen roten Zauberteppich, der dich hinfortträgt in das Land der Träume. Der Teppich trägt dich weiter und weiter, und in der Ferne siehst du schon die warmen Lichter des Riot Cycle Clubs.